Nach dem Mord an seiner Geliebten Gabrielle beugt sich Henri dem Willen der katholischen Kirche und heiratet Marie de Medici, die Nichte des Großherzogs von Toskana, wodurch er Frankreich außenpolitisch stabilisiert. Gleichzeitig aber wird er immer wieder gezwungen, im Inneren seines Landes Krieg zu führen, um die Zentralgewalt zu erhalten und zu stärken. Denn sowohl der hugenottische als auch der katholische Hochadel versuchen, ihre Provinzen selbstständig zu machen. Sogar Henris ehemals treuer Gefährte, der Marschall Biron, begehrt gegen seinen König auf. Und so sieht sich Henri gezwungen, ein Exempel zu statuieren. Biron stirbt auf dem Schafott. Dadurch kehrt zwar vorerst Ruhe ein im Königreich, aber es ist ein trügerischer Sieg. Mit den letzten Worten des Marschalls, »Ich sterbe, weil ich gut katholisch war«, ist der König vor Volk und Kirche als unverbesserlicher Protestant und Katholikenhasser gezeichnet. Von nun an geht Henri auf Abruf umher in seinem Königreich. Die Jugend und die Vollendung des Königs Henri IV. Hörspielserie nach den Romanen von Heinrich Mann. Folge 14. Das neue Jahrhundert. April 1603. Als ihre britannische Majestät Elisabeth die Augen schloss, eine wie große Gestalt des abgelaufenen Jahrhunderts ging unter. Die alte Verbündete des Königs von Frankreich gegen die spanische Weltmacht. Sie hatte ihm geholfen, seinen Thron zu erobern und ihn zu behaupten. Seine Freundschaft sicherte ihre Insel gegen spanische Landungen. Die beiden Reiche bestanden nur gemeinsam. Darf die Zuneigung Elisabeths auch von ihrem Nachfolger Jakob I. erwartet werden? Das Erste, als Henri von ihrem Hinscheiden erfuhr, war sein heimlicher Auftrag an Rony, sich bereit zu machen für eine Reise nach England. An dem Morgen, da er aufbrechen sollte, kam die Königin dem Minister zuvor. Seit anderthalb Jahren im Besitz des Dauphin brauchte sie weder die Nacht noch den Rausch der Sinne. Sie verkündet ihren Willen beim hellen Tag. Sie werden Herrn de Rony nicht nach England schicken. Beschlossene Sache, Madame, nicht mehr zu ändern. Das britische Admiralsschiff ist im Begriff, meinem Gesandten entgegenzufahren. Ihre eigene Lage ist bedroht genug. Welchen Grund hätten Sie, die Freundschaft eines noch Schwächeren zu suchen? König Jakob ist Herr einer großen Macht. Er wird sich nicht halten. Woher wollen Sie das wissen? Ich weiß es. Und wenn er seinen Thron verliert, können Sie dann einen besseren König von England aussuchen? Das können Sie nicht. Aber Sie können einen Papst wählen lassen. Mit Hilfe meines Onkels, des Großherzogs, der von Clemens VIII. Das Versprechen hat, sein Nachfolger werde ein Medici sein. Vergessen Sie endlich Ihre ketzerische Vergangenheit und beachten Sie Ihren Vorteil und den meinen. Ihr Königreich bedarf des Schutzes der Kirche, noch mehr Ihr Leben. Sie raten mir, die Jesuiten zurückzurufen in mein Land, damit sie mich nicht ermorden? Welche Verblendung! Die Väter vom Orden Jesu, kennten Sie sie nur erst, sind von zartester Gesinnung, liebenswürdig, heiter, bescheiden und allen Ränken zutiefst abgeneigt. Wenn das so ist, habe ich Sie nicht zu fürchten. Mögen Sie also erst recht bleiben, wo Sie sind. Sie verstehen nicht. Seit dem Tode von Marschall Biron, wie sehr sind Sie seitdem vereinsamt. Haben Sie nicht selbst seinen Tod gefordert? Und die Meinung ist am Hof verbreitet, dass Sie die Reue quält. Daher Ihre Krankheit im vorigen Sommer. Ach, verdorbene Austern, davon war ich krank, nicht aber von Reue. So war Biron ein Verräter war. Guten Morgen, Madame. Sie werden die Reue kennenlernen, wenn Sie Ihren Rony entgegen meinem Rat nach England schicken. Wenig später steht ein Vertreter der Gesellschaft Jesu leibhaftig an seinem Bett. Herbeigeholt ohne Wissen des Königs, den sein Nierenleiden in der Stadt Metz erneut überfallen hat. Die Herausforderung bewirkte, dass sein Kopf auf einmal klar wurde. Ja, das Fieber fühlbar sank. Dennoch gab er sich matt. Der Tod kann Ihnen nichts anhaben, wenn Sie den Orden in seine vollen Rechte einsetzen, Sire. Andernfalls werden es Ihre Nachfolger tun, da es nun einmal im Zug der Zeit liegt. Ich bekenne, dass mich etwas in letzter Zeit ungemein fesselt. Die Lehre eures berühmten Mariana. Könige zu töten, das galt bis neulich als ein Verbrechen. Allenfalls als ein kühnes Mittel der Politik. Nun erhebt ein Gelehrter es zum geheiligten Recht. Wenn Ihr verstorbener Feind Don Philipp, während er Ihnen am gefährlichsten war, einen Dolch in die Rippen bekommen hätte, würden Sie von Unrecht gesprochen haben? Das ist es. Irgendwer wird unserem gewaltsamen Tode immer beipflichten. Aber heißt das schon Recht? Und wer bestimmt es? Nicht wir, wie Sie meinen. Sondern? In Wirklichkeit werden die Anschläge gegen Ihre Person abnehmen, wenn von einem höheren Verstand darüber entschieden wird. Das ist unser Orden. Und was verlangt Ihr Orden dafür? Die Schule. Unsere Kollegien sind so gut, dass in den protestantischen Fürstentümern Deutschlands die ehrbaren Leute katholisch werden, damit ihre Kinder unsere Erziehung genießen. Glauben Sie nur nicht, wir hätten Vorurteile gegen die weltlichen Wissenschaften. Wir stellen Mathematiker an und Ärzte lehren bei uns die Anatomie. Gut. Was behaltet ihr euch vor? Fast nichts. Latein, wenn Sie wollen. Welche Disziplin es sei. Jede gibt uns Gelegenheit, ihre Untertanen für Sie zurechtzukneten. Für mich? Die Majestät ist, um es genau zu sagen, unser Vermittler, damit die Menschen nicht denken, sondern gehorchen. Dies zu ihrem Heil. Ihr Heil wären Dummheit und Gewissenlosigkeit. Wir sagen Frömmigkeit, eine freudige Unterwerfung. So dass sie leben und streiten, ohne zu wissen, wofür. Wenn ich sie nun in den Turm sperren ließe. Ich müsste es mir wünschen, da ich dem Turm zur höheren Ehre Gottes säße. Ihnen wünsche ich es nicht. Bedenken Sie, dass wir die Eigenmächtigkeit der Geister bis jetzt nicht ausrotten konnten. Fanatiker dringen überall ein, sogar in den zuchtvollsten Orden. Ein Messer ist bald gezückt, Sire. Für Sie wird es hohe Zeit, dass die Gesellschaft Jesu Ihnen zu Ihrer Sicherheit einen Beichtvater beigibt. Tatsächlich, das Unerwartete geschieht. Kurz darauf ist Pater Coton Beichtvater des Königs. Zwischen zwei schmerzhaften Anfällen unterschrieb Henri die Verfügung, womit er die Gesellschaft Jesu in ganz Frankreich zuließ. Sie sollen den Vätern sogar ihr Herz versprochen haben, Sire? Als Reliquie für ihre Kirche? Du bist ein unverbesserlicher Protestant, Ronny. Ich habe gefährliche Menschen nun einmal lieber im Lande als hinter den Grenzen, wo sie leicht romantische Anziehungskraft bekommen. Was bringst du aus England? Kein britischer Soldat betritt für uns das Festland, ehe nicht unsere früheren Schulden bezahlt sind, bis auf den Rest. Mir ist die alte Wunde von Ivry wieder aufgegangen am Mund vom vielen Reden. Kein Verlass? Weder Sicherheit noch einige Hoffnung? Den Jesuiten hat König Jakob größere Zugeständnisse gemacht. Sie sind nun auch in London anzutreffen. In Paris? Eine neue Verschwörung des katholischen Adels. Diesmal ist Henris Geliebte, die Marquise de Verneuil, verwickelt. Ihr Bruder, ihr Vater. Sie hasst ihn für das gebrochene Eheversprechen, aber im Hintergrund bewegte die Verschwörer eine Macht, die viele Namen hat. Spanien, Österreich, Papst, Kaiser, das Geld und die Gesellschaft Jesu. Henri schickt die gefährliche Mätresse ins Kloster, holt sie aber wieder zurück, sogar in den Louvre. Die Königin ist außer sich, weil er die Bastarde der Marquise mit ihren eigenen Kindern erziehen lässt. Verschwörungen auch im Lande. Nach seinem Marschall Biron steht jetzt ein anderer seiner alten Gefährten gegen ihn, Turenne, Herzog von Bouillon. Er verleumdet den König im ganzen protestantischen Europa. Er sei dabei, das Edikt von Nantes zu brechen. Sogar eine neue Bartholomäusnacht soll Henri vorhaben, im Einverständnis mit dem Papst. Und das heißt, die Hugenotten wollen sich mit Spanien verbünden, gegen den König. Beichtvater Coton beunruhigt den König wegen des Schwindens seiner Volkstümlichkeit. Die Schuld hatte, wenn man ihn hörte, Ronny, der harte Eintreiber der Abgaben, der nur an das Anhäufen dachte und den König zur Todsünde des Geizes verführte. Der Großmeister wehrt sich. Da geht eines Tages die Nachricht durch die Stadt, ein misslungenes Attentat auf Coton habe seinen Urheber in Ronny. Lächerlich, Ronny. Jeder weiß, wären Sie mörderisch veranlagt, bei diesem Dummkopf von Jesuiten würden Sie nicht anfangen. Aber Sie erkennen den Ernst hinter den lächerlichen Vorgängen, Sire? Ja. Man will uns trennen. Das ist ernst genug. Und es fällt auf, dass Sie aus Liebe zur Gesellschaft Jesu alle Ihre Protestanten von sich entfernt haben. Die von der Religion haben mich verraten. Mit Biron. Vergessen Sie. Beeilen Sie sich. Wer sieht voraus, wie bald eine protestantische Armee Sie schützen muss? Sie meinen, dahin soll es wieder kommen? Hier in Paris hat keine Person Ihres Hofes die Macht, die Spanier ins Land zu rufen. Der gefährlichste Verschwörer sitzt in seiner Stadt Sedan, mit Wall und Tor, hinter sich die Grenze, und ist einer unserer Hugenotten. Mein Ein und Alles hier. Turenne muss fallen. Großmeister, bei Ihnen sterben mir die Leute zu leicht. Wäre die Königin klüger als Sie? Sie liebt keinen Ketzer, aber Turenne will sie schonen. Sagen Sie selbst, ob der Tod des Herzogs das rechte Mittel wäre, meine Protestanten zu versöhnen. Mit Nachsicht allein ist wenig getan, am wenigsten bei unserem harten Geschlecht der Hugenotten. Sie sagen es. Aber Turenne? Nein. Sie haben mir Biron nicht verziehen und der war keiner der Ihren. Lassen Sie sich etwas anderes einfallen gegen ihn. Versöhnung. Dass die Zeit gekommen wäre. Den Alten die Hand auf die Schulter legen, sie an die ersten Mühen und Arbeiten erinnern. Das waren ihre und meine. Sind bis heute die Besten geblieben. Siehe, machen Sie mich zum Gouverneur von Poitou. Was versprechen Sie sich davon? Dann tagt die protestantische Synode in meiner Provinz. Den Gouverneur wird sie anhören müssen. Sie glauben, man lässt sie gutwillig nach La Rochelle? Ich werde 1500 Reiter mitnehmen und fordern, dass alle Verhandlungen unterbleiben, nicht nur mit den fremden Feinden, sondern auch mit den Herren und Städten im Lande, deren Treiben wider den König ist. September 1605. Komm, unser Henri. Die Festung La Rochelle lässt dich ein und brächtest du die zahlreichste Armee mit. Wir machen ihr die Tore weit. Dein Ronny hatte harte Worte für uns. Mag sein, dass wir zu lange nur an unsere Nöte dachten, wie wir stärker würden. Damals, als Henri mit blonden Haaren hier einzog, soeben der Gefangenschaft der alten Katharina entwichen, musste er erst sein erzwungenes Bekenntnis abschwören. Heute empfangen sie ihn, wie er ist. Mit allem, was sein ernstes Leben aus ihm gemacht hat. Unser König von Navarra. Mit weißen Haaren haben wir ihn zurück. Agrippa, du bist und bleibst ein Dichter. Sire, wenn ich Ihr Gesicht sehe, werde ich vorlaut wie einst. Öffnen Sie doch von Ihrer Weste drei Knöpfe und sagen Sie mir, was Sie bewogen hat, mich zu hassen. Habt ihr mich nicht verraten? An Biron nicht genug, habt ihr es gleich darauf mit Turenne gehalten. Ich kenne deine Briefe, Agrippa. Er war so viel schwächer als Sie. Von Ihnen habe ich früh gelernt, auszuharren bei den Verfolgten und Bekümmerten. Ach, lass dich umarmen. Die von der Religion sind tugendhaft für ihre Verräter mit. Teilnehmer meiner unfertigen Jugend. Der alte fromme Ort. Die scheinbare Wiederkehr unserer frühesten Verfassung. Während wir sie aus unserem wirklichen Abstand kaum noch erkennen. Weder ihren Mut noch ihre Schwäche. Wir mussten alt werden, bis das Messer seine Schrecken verliert. Erst heute und hier stellt sich heraus, dass die Furcht um das Leben uns loslässt. Man weiß nur, der Kampf, in dem wir fallen sollen, ist bei weitem der letzte nicht. Und nach uns geht es weiter. Fall ich aber vorher, es macht nichts aus. Ich bliebe immer unvollendet. Sire? Sie waren so schweigsam, Herr de Mornay. Bis auf Ihren großen Exkurs über die ewige Seligkeit. Gewiss. Philipp, haben wir genug erreicht? Was Ihnen zugedacht oder auferlegt war. Mehr lässt unser Herr weder zu, noch verlangt er. Wissen Sie, dass ein großer Krieg in der Welt sich vorbereitet? Von Ihrem Rat bin ich schon lange ausgeschlossen. Den Ratschluss des Herrn aber begreife ich infolge eigener Prüfungen. Erhalten Sie den Frieden der Welt für Ihre Lebenszeit, Sire. Sobald Ihr Atem stillsteht, sind Sie Ihrer hohen Verantwortung entbunden. Das wäre alles? So sieht Ihre Unsterblichkeit aus? Wir begegnen uns heute auf Erden nochmals, Sie aber haben nichts im Sinn als Ihre gelehrte Dialektik der Ewigkeit. Mein Sohn ist beim Sturm auf Geldern gefallen. Im 27. Lebensjahr. Ihr einziger Sohn. Er ertrug die Untätigkeit hier nicht mehr, zu der auch er durch unseren Streit verurteilt war, und ging wieder als Freiwilliger nach Holland. Jetzt habe ich keinen Sohn und darum auch keine Frau mehr. Was soll das heißen? Die Nachricht überlebt sie nicht. Dann bin ich geschieden von beiden, die mich erhielten. Und ich fürchte, dass die Liebe endet und mit ihr alles. Besonders das Versprechen der ewigen Seligkeit. Sie haben die innere Gewissheit. Die habe ich nicht. Freund, wir haben nichts zu fürchten. Am Schluss wird eine Stimme sprechen: Wir sterben nicht. Was einfach heißt, dass wir das Unsere getan haben. Sire! Soeben kommt ein Bote mit einer ungeheuerlichen Nachricht aus London. Ein Anschlag gegen König Jakob. Ermordet? Nein. Hat man den Karl gefasst? Kein einfacher Mörder. Unter dem Palast von Westminster lag Pulver angehäuft in Mengen, die genügt hätten, ganze Stadtteile einzureißen. Nicht gerade noch entdeckt und der König, die Prinzen, die Peers, das ganze Parlament. Von der Krone Englands wäre nichts übrig geblieben. Sehen Sie! Ich hatte Sie gewarnt! Madame? Jetzt bereuen Sie, dass Sie Ihren Ronny nach England fahren ließen wegen des Bündnisses. Ein Bündnis besteht leider nicht, Madame. Dafür mit den anderen Ketzern in La Rochelle. Zum Glück. Mein Großmeister, von heut an Herzog von Sully, beweist in gewissen Dingen eine Voraussicht wie kein König. Ihr Verhängnis sind die Ketzer. Und Sie rennen noch in Ihr Verhängnis. Ich sehe es kommen. Ich glaube eher, einer großen Gefahr entronnen ist nicht nur König Jakob mit seiner Krone. Ohne viel Worte war es ausgemacht, dass in London die Gesellschaft Jesu gehandelt hatte und hinter ihr Spanien. Angenommen, der König von Frankreich wäre mit seinen Protestanten weiterzufallen, käme nicht geradewegs von seiner Reise, die eigentlich eine Besichtigung seiner Heere war, auf den Steich in Westminster wäre einer hier gefolgt. Aber durch die Hauptstadt des Königs rasseln die Kanonen seines Großmeisters. Januar 1607. Aus dem fernen Lübeck Haupt des mächtigen Bundes der Hanse, sind Gesandte eingetroffen. Der Bürgermeister, Ratsherren, Kaufleute. Kurz zuvor erst waren die Schweizer Eidgenossen in Paris, um ihr altes Bündnis zu erneuern. Der Großmeister und seine Diplomaten haben nach dem Pulveranschlag von London mit Warnungen vor Spanien nicht gespart. Majestät, auch wir befürchten, dass der Christenheit ein schrecklicher Krieg droht. Ich, meine Herren, will ihn nicht. Die Hanse weiß, dass alle Unruhe der Welt von Madrid und von den Kaiserlichen ausgeht. Neue Verfolgung des reformierten Glaubens, Missachtung des friedlichen Handels. Haus Habsburg droht überall damit. Eure Magnifizenz. Ihr wisst, dass ich nicht müßig war. Frankreich hat nicht nur ein großes Heer und gute Schiffe. Das Beste ist mein Anhang in aller Welt. Mit unseren Verbündeten zusammen kein so gewaltiges Kriegsheer wurde in Europa je erblickt. Ich schweige ganz von der Menge und Furchtbarkeit meiner Geschütze. Mein Großmeister Herzog von Sully soll sie euch zeigen, mitsamt meinem wahren Kriegsschatz. Dies alles ist bestimmt, den Frieden zu erzwingen, da bis jetzt nur die unbezweifelbare Übermacht es kann. Gewiss. Trotzdem, die Unsicherheit der Handelswege wächst. Nun drang zu uns die Kunde von einem großen Plan zur Rettung der Christenheit, den Eure Majestät hegen soll. Hört man das bis in den Norden? Man hört es. Und wir sind gekommen, um zu fragen, was ist die Absicht? Und will der Herr uns mehr oder weniger anvertrauen? Mein großer Plan ist nichts anderes als die Rechnung, dass ein Friede, den nur die Rüstungen erzwingen, verschwenderisch bezahlt wird. Der Friede ist seinen Preis wert, wenn nicht wir allein ihn tragen, sondern alle christlichen Staaten überein. Deshalb wollen wir alle überzeugen, wo ihr Vorteil und ihre Sicherheit sind, nirgends sonst als in einem Völkerbund. In einem Bund? 15 Staaten der Christenheit, Republiken wie Monarchien, sollten in einem Rat sitzen. Der schlichtet ihre Streitigkeiten. Er bestätigt auch die endgültigen Grenzen der Länder, und die religiösen Bekenntnisse sollen verbürgte Grenzen haben, wie die Staaten. Die Fremden sagen später untereinander, dass sie sehr hohe Begriffe, tiefe Betrachtungen vernommen hätten, wenn auch nichts, was heute zu verwirklichen wäre. Vielleicht, dass späte Zeiten. Aber wie spät müsste eine Zeit sein, die den ewigen Frieden erreicht? Sein eigener Großmeister ist höchstens davon überzeugt, dass seine Heere siegen werden. Der neue Einfall seines Herrn da, ein Hirngespinst. Aber ein König, der viel gehandelt hat, darf meinetwegen spinnen. Das Einfachste ist letztlich doch, loszuschlagen. Unerwartet steht eines Tages die Tochter der alten Katharina von Medici vor ihm, seine erste Königin. Als 34-Jährige war sie von Henri vormals entlassen worden. Nun hat sie eigenmächtig entschieden, dass ihre Verbannung auf Schloss Usson lange genug gewährt hatte. Madame Marguerite, wie lange haben wir uns nicht gesehen? 18 Jahre. Meine Margot, Gefährtin vielen Genusses meiner Sinne, einst Göttin eines Zeitalters, und das ist inzwischen aus ihr geworden. Sie muss 53 sein. Sieht auch so aus. In der Auvergne isst man gut, wie? Und liebt gut. Aber Sie sehen vorzüglich aus. Auch Sie scheinen durch Ihre verliebte Natur vor dem Alter bewahrt zu sein. Man hört Sie heißen immer noch mit Recht, der immer lustig, immer verliebt. Immer lustig. Wissen Sie noch? König und Königin von Navarra. Ja. Eine gute Zeit. Meine kleinen Gefechte. Ihr kleiner Musenhof. Und heute der König von Europa. Ich komme übrigens mit der Absicht, eine Akademie schöner Geister um mich zu versammeln. Hier in Paris? Ja. Leider sind meine Mittel zusammengeschmolzen. Was brauchen Sie? Vielleicht eine kleine Pension und ein kleines Palais draußen im Wald von Boulogne. Wie groß? Ah, Sie haben Angst vor Ihrem Rogni, wenn noch eine Dame in die Kasse greift. Ich bin im Bilde. Sie irren. In letzter Zeit ist er großzügiger. Ich will eine königliche Bibliothek eröffnen, das wird Sie interessieren. Ein Handwerksmuseum, einen botanischen Garten. Ich hörte schon, Sie studieren neuerdings die Agrikultur. Man lernt nie aus. Und Acker und Weide sind nach einem Wort meines Großmeisters die beiden Brüste des Staates. Ich will nun der Königin meine Aufwartung machen. Wir sind ja nahe verwandt durch meine Mutter. So musste es also wieder eine Medici sein. Ja. 18 Jahre. Sie haben das sicher noch nicht bemerkt, dass man nur 2/3 des Lebens genau abzählt. Das letzte nicht mehr. Die Jugend scheint endlos. Das Alter ist wie ein Tag. Die Jugend und die Vollendung des Königs Henri IV. Hörspielserie nach den Romanen von Heinrich Mann. Folge 14. Das neue Jahrhundert. Hörspielbearbeitung Wolfgang Beck. Es spielten Henri, Peter Reusse, Marie de Medici, Marianne Wünscher, Roni, Winfried Wagner, Margot, Heidi Weigelt, Pater Ignatius, Walter Juppé, Don Inigio, Walter Kainz, Belgard, Hans Oldenburger. Ferner wirkten mit Lothar Schellhorn, Heinz Suhr, Dieter Wien, Heinz Behrens, Günter Polensen, Karl-Heinz Weiß und viele andere. Der Erzähler war Gerry Wolf. Musik Thilo Müller-Medeck. Regieassistenz Hannelore Solter. Regie Fritz Göhler. Sie hörten eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1971. In der 15. und damit letzten Folge der Hörspielserie wird ein Mörder gedungen und Henris Schicksal besiegelt.